Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. HIP wollte die Bundesregierung sein und hat ein Gesetz für freies WLAN in Kneipen und Hotels oder auf öffentlichen Plätzen auf den Weg gebracht. Seit Ende Juli sind die neuen Regeln in Kraft und seitdem sollten eigentlich alle WLAN-Betreiber auf die nervige Registrierung der Surfer in ihrem Netz verzichten können. Denn die Störerhaftung, die zieht nicht mehr, wenn der Betreiber sich per Klick vom Nutzer rechtskonformes Verhalten bestätigen lässt. Doch die Richter des Europäischen Gerichtshofes haben diese Woche diese einfachen Regeln wieder zurückgenommen. Dr. Ulf Burmeier ist Jurist aus Berlin. Er hat den Deutschen Bundestag in dieser Sache als Sachverständiger beraten. Herr Burmeier, die Richter des EuGH haben entschieden, WLAN-Betreiber müssen ihre Nutzer unter Umständen doch registrieren. Was sind die Gründe? Ja, die Gründe für diese Entscheidung sind ehrlich gesagt etwas undurchsichtig. Auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist in sich an vielen Stellen relativ widersprüchlich. Wesentlich scheint mir zu sein, dass die Richter gerade nicht verlangt haben, dass jeder Betreiber eines WLANs dieses WLAN grundsätzlich verschlüsseln muss oder grundsätzlich sich einen Personalausweis zeigen lassen muss. Aber er hat erlaubt, dass Urheberrechteinhaber gerichtliche Anordnungen beantragen können. Und diese Anordnungen wiederum könnten dann solche Schikanen für WLAN-Betreiber enthalten. Das heißt also für die WLAN-Anbieter, dass sie nicht per se die Identität der Surfer im WLAN überprüfen müssen, aber im Zweifelsfall kann es ein Gericht anordnen, oder? Genau, das heißt also, es kann einen ersten Verstoß geben. Dieser Verstoß zum Beispiel gegen das Urheberrecht könnte dann zum Anlass genommen werden für ein gerichtliches Verfahren und jedenfalls nach der Ansicht des Europäischen Gerichtshofs könnte ein Gericht dann einen WLAN-Betreiber verpflichten, sein Netz zu verschlüsseln und eben sich in Zukunft den Personalausweis von Nutzern zeigen zu lassen. Aber wesentlich ist dabei auch, dass das europäische Recht diese Restriktionen gerade nicht verlangt, es lässt sie nur zu. Das heißt also, der Ball liegt hier klar im Spielfeld des nationalen Gesetzgebers. Der Bundestag kann darüber entscheiden, ob solche Anforderungen tatsächlich gestellt werden sollen oder ob er die WLAN-Haftungsreform aus dem vergangenen Sommer noch einmal nachbessert und klarstellt, dass es keine Personalausweispflicht fürs WLAN geben soll. Dann wäre jetzt also der nationale Gesetzgeber wieder am Zug und müsste die Regelung klarstellen. Ja, es hat ja schon an der Reform des Telemediengesetzes aus dem Juni 2016 einige Kritik gegeben, denn der Gesetzgeber hat quasi ein Einfallstor für die WLAN-Haftung beseitigt, indem er klargestellt hat, dass auch ein Betreiber eines WLANs grundsätzlich unter das sogenannte Provider-Privileg fällt. Das ist eine sehr positive Entscheidung gewesen. Er hat allerdings an einer zweiten Stelle viele Reformvorschläge nicht aufgegriffen. Die zweite Stelle betrifft die sogenannten Unterlassungsansprüche, ja, wo es also einem WLAN-Betreiber aufgegeben werden kann, zu unterlassen, dass über sein Netz Rechtsverstöße vorkommen. Aber ein WLAN-Betreiber kann das gar nicht verhindern. Das heißt, da wird von ihm Unmögliches verlangt und deswegen hatten in der Diskussion viele schon vorher gesagt, der Gesetzgeber müsste auch solche Unterlassungsansprüche gegen WLAN-Betreiber ausdrücklich ausschließen. Das hat er im Gesetzestext nicht getan, sondern hat diesen Ausschluss in die Gesetzesbegründung verschoben. Dieser Trick hat allerdings natürlich nicht funktioniert, denn Gerichte entscheiden eben auf der Grundlage von Gesetzen und nicht auf der Grundlage von, ich sag mal, frommen Wünschen des Gesetzgebers, die aber eben keinen Niederschlag im Gesetzestext gefunden haben. Das hört sich nach einer Rechtsprechung an, die, solange nichts passiert, liberal ist, dann aber hart durchgreift. Das wäre so die Konsequenz des Spruchs der europäischen Richter. Allerdings muss man dazu wissen, dass ja auch die Personalausweispflicht in einem WLAN nicht verhindern würde, dass über dieses WLAN tatsächlich Rechtsverletzungen vorkommen. Denn der WLAN-Betreiber soll auch nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs gerade nicht überwachen dürfen, wer denn in diesem WLAN etwas getan hat. Das heißt, sobald sich auch nur zwei Menschen in diesem WLAN mit Personalausweis angemeldet haben, wäre auch in Zukunft nicht mehr aufzuklären, wer eigentlich wirklich verantwortlich ist für eine etwaige Rechtsverletzung. Das heißt, es handelt sich letztlich eben gerade nicht um eine Maßnahme zur Rechtsdurchsetzung, sondern um eine reine Abschreckungsmaßnahme gegenüber WLAN-Nutzern, die für die WLAN-Betreiber aber natürlich mit enormem administrativen Aufwand verbunden ist. Das heißt also, wie das bislang lief, dass also zum Beispiel ein Passwort abgedruckt war in der Speisekarte oder irgendwo auf einer Tafel an der Wand stand, das wäre danach nicht mehr möglich und deswegen haben aus meiner Sicht völlig zu Recht auch schon die Verbände von Hotels und Gaststätten darauf hingewiesen, dass die Ideen des Europäischen Gerichtshofs hier völlig praxisfern sind. Und deswegen muss aus meiner Sicht der Bundestag hier sehr schnell nachbessern und eben klarstellen, dass es keine Unterlassungsansprüche gibt gegen WLAN-Betreiber, damit solche Schikanen in Zukunft eben nicht erforderlich werden. Viele WLAN-Anbieter ermöglichen ja mittlerweile anonymen Zugang, dennoch rechtskonform, indem sie sich AGBs bestätigen lassen. Müssen die jetzt etwas ändern? Also man muss leider sagen, dass die Entscheidung aus Luxemburg hier zu einiger Rechtsunsicherheit geführt hat. Es ist bislang relativ unklar, ob das deutsche Recht eigentlich tatsächlich Passwortpflichten oder Personalausweiskontrollpflichten zulässt. Wie gesagt, der EuGH hat nicht gesagt, dass das europäische Recht dieses verlangt, nur dass das europäische Recht sie zulässt. Ob das deutsche Recht sie wiederum kennt, das ist so ohne weiteres bislang nicht abzuschätzen. Das wird von gerichtlichen Entscheidungen abhängen. Man muss allerdings sagen, aus Vorsichtsgründen kann man WLAN-Betreibern leider zurzeit nicht mehr empfehlen, ihr WLAN zu öffnen. Da zeigt sich eben, dass die Reform aus dem Juni 2016 zu kurz gesprungen war und der Gesetzgeber hier sehr schnell wieder tätig werden muss, damit es nicht zu einem WLAN-Sterben kommt. Das war Dr. Ulf Burmeier, Experte für WLAN-Haftung, über das EuGH-Urteil dazu. Und das Interview haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet.